Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen zum Hörspiel am Dienstag. Wir senden heute Täuschungen, ein Hörspiel, das Friederike Roth aus dem gleichnamigen 1993 im Hansa Verlag deutsch publizierten Roman von Philipp Roth erarbeitet hat. Es geht um die Lüge, die Maske, das Gefunkel und Geflirre zwischen Fiktion und Realität, die zum Schriftsteller gehören, wie die geflunkerte Liebe zur Wahrheit. Philipp, der Held der Täuschung, ist Schriftsteller und plant den großen Roman über die Täuschung. Sich selbst verheiratet und seine Geliebte verheiratet, nimmt er zum Vorbild. Sorgfältig notiert er die gemeinsam gedoppelten Betrugsmanöver, die zu ebenfalls sorgsam notierten, lustvollen Ergebnissen führen. Nun aber findet Philipps Frau diese Notizen. Philipp erklärt ihr, dass alles nur ausgedacht sei, Vorarbeit zum geplanten Täuschungsroman. Diese Vorarbeit wirkt allerdings äußerst real. Ist das nun wirklich kunstvoller Schein oder ist es doch die gefürchtete Wahrheit? Philip Roth. Täuschung. Mach die Augen zu. Mach sie zu. Ich werde ja wohl nicht gefesselt. Meine liebe Freundin, wer hat hier je vorgeschlagen, dich zu fesseln? In einer so frühen Phase des Spiels? Ich habe in Büchern davon gelesen. Und? Schriftsteller schreiben solche Bücher. Mach die Augen zu. Nur, wenn ich muss. Wollen mal sehen, wie aufmerksam du gewesen bist. Was? Beschreib dieses Zimmer. Zuerst einmal, es ist viel zu klein, als dass zwei Menschen darin eine längere Liebesaffäre haben könnten. Können wir denn kein Haus mit einem Bett finden? Nein, können wir nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Freunde mit Häusern mit Betten, aber ich sehe nicht, wie das gehen könnte. Es gibt Putzfrauen, Kindermädchen, Kinder. Dann wird wohl dieses kleine Zimmer ohne Bett genügen müssen? Es gibt einen sehr bequemen schwarzen Ledersessel, in dem eine Frau sitzt, die längst wieder an ihre Arbeit zurückgekehrt sein sollte. Dann gibt es einen Mann auf einem ledernen Schreibtischsessel, der zwei Gummibänder ums Handgelenk hat, der Heftklammern verbiegt und verdreht und ständig mit ihnen herumfummelt, während er zuhört, wie die Frau über ihre Ehe klagt. Ja, ja. Sein Schreibtisch, etwa 3x5 Fuß, besteht aus einem grauen, metallenen Gestell und einer blassen Kunststoffplatte, deren Oberfläche nicht so ordentlich ist, wie man es bei seiner Zwanghaftigkeit erwarten würde, wenn er auch zu wissen scheint, welcher unregelmäßige Papierstapel ein unvollendetes Manuskript darstellt und welcher eine Menge unbeantworteter Briefe und in welchem sich die Artikel über Israel befinden, die er aus den Londoner Zeitungen ausschneidet, um ihr zu beweisen, dass die Briten antisemitisch sind. Die Schreibmaschine auf einem Schreibmaschinentisch im rechten Winkel zum Schreibtisch ist eine IBM Correctings Electric 2. Toll. Schwarz und ernsthaft. Toll. Prestige Pika 72 Kugelkopf. Sehr gut. Entschieden zu viele Bücher über Juden von Juden für Juden. Welchen hast du lieber? Darüber möchte ich nicht sprechen. Aber ich will es wissen. Welchen hast du lieber? Zum Streicheln? Den unbeschnittenen. Es ist interessant, die Hülle über die Eichel hin und her zu schieben. Und zum Ficken? So etwas kann man eine wohlerzogene englische Frau nicht fragen. Zum Ficken? Den Beschnittenen. Du darfst nie älter werden. Denkst du das auch von mir? Denkst du überhaupt daran? Wie viele Männer oder Frauen musst du auf einmal haben? Von wie vielen Kindern willst du dein Leben beeinträchtigen lassen? Wie ordentlich bist du? Bist du ganz und gar hetero? Sexuell. Hast du irgendeine spezielle Vorstellung von dem, was dich an mir interessiert? Genaue Angaben, bitte. Du darfst nie älter werden. Denkst du das auch von mir? Denkst du überhaupt daran? Wie viele Männer oder Frauen musst du auf einmal haben? Von wie vielen Kindern willst du dein Leben beeinträchtigen lassen? Wie ordentlich bist du? Bist du ganz und gar hetero? Sexuell? Hast du irgendeine spezielle Vorstellung von dem, was dich an mir interessiert? Genaue Angaben. Lügst du manchmal? Genaue Angaben, bitte. Hm? Hast du mich schon belogen? Findest du, dass Lügen ganz normal ist, oder bist du dagegen? Würdest du erwarten, dass man dir die Wahrheit sagt, wenn du sie forderst? Würdest du die Wahrheit verlangen? Hältst du es für Schwäche, wenn jemand großzügig ist? Hältst du es für Schwäche, wenn jemand großzügig ist? Macht es dir etwas aus, schwach zu sein? Macht es dir etwas aus, schwach zu sein? Macht es dir etwas aus, stark zu sein? Macht es dir etwas aus, stark zu sein? Wie viel Geld kann ich ausgeben, ohne dass du dich darüber ärgerst? Würdest du mir deine Visakarte überlassen, ohne Fragen zu stellen? Würdest du mir überhaupt Verfügungsgewalt über dein Geld einräumen? In welcher Hinsicht bin ich jetzt schon eine Enttäuschung? In welcher Hinsicht bin ich jetzt schon eine Enttäuschung? Was bringt dich außer Fassung? Was sind deine wahren Gefühle Juden gegenüber? Oh Gott. Nicht, dass je zuvor jemand so sehr geschätzt worden ist. Ich war verrückt nach dir. Wusstest du es nicht? Ich glaube nicht, dass je zuvor jemand so sehr geschätzt worden ist. Ich war verrückt nach dir. Wusstest du es nicht? Ich schlafe nicht. Warum nicht? Erzähl. Ich weiß nicht. Was für einen Kummer hast du? Es hat nichts mit dir zu tun. Das ist kein Grund, es mir nicht zu erzählen. Es hat mit mir zu tun, nicht wahr? Ich will wissen. Nein, ich will nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ah, da haben wir es. Also, was ist los? Du gehst gar nicht fort in ein Studio, um zu arbeiten. Du gehst fort in ein Studio, um zu ficken. Du hast in deinem Studio eine Affäre mit jemandem. Was du nicht sagst. Ja. Die einzige Frau in meinem Studi ist die Frau in meinem Roman. Leider. Es wäre netter, ich hätte Gesellschaft, aber so funktioniert es nun mal nicht. Nicht dein Roman. Dein Notizbuch. Du hast es nicht in deine Aktentasche gesteckt und ich habe es genommen. Und dummerweise, und jetzt wünschte ich, ich hätte es nicht genommen. Dummerweise, ich wusste, ich hätte es nicht öffnen sollen. Ich wusste, es würde furchtbar sein. Du regst dich künstlich auf, und zwar wegen nichts. Verstehst du? Na, was denkst du denn? Du hast zufällig ein paar Notizen gelesen. Das waren keine Notizen. Das waren Gespräche mit dieser Frau. Die imaginär ist. Schlaft ihr nach wie vor miteinander? Ich dachte schon, dass du mich das fragen würdest. Ich werde diese Frage nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass wir unsere sexuelle Beziehung fortsetzen können. Dafür ist der Tag zu kurz. Ist das wahr? Das wäre aber schlimm. Nein, ich glaube nicht, dass es geht. Bist du nicht im Grunde auch der Meinung? Ah, ich verstehe, das ist jetzt ein Präventivschlag. Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass du auf eine romantische Freundschaft sehr scharf wärst. Ich verstehe. Es ist sehr seltsam, dich zu sehen. Seltsamer, als wenn man sich nicht sieht, oder? Nein, normalerweise sehe ich dich nicht. Du siehst ein bisschen anders aus. Was ist vorgefallen? Dass ich so anders aussehe? Soll ich ernst sein? Du hast mir gefehlt. Du hast mir gefehlt. Ich könnte nicht mal den ersten Schritt tun. Ich, ich könnte... könnte nicht mal den ersten Schritt tun. Du willst dich nicht hinstellen und sagen, wenn du sie nicht aufgibst, werde ich im anderen Zimmer schlafen. Du kannst entweder mich ficken oder du kannst sie ficken. Triff deine Wahl. Richtig, es wäre nicht nur verrückt von mir, sondern auch egoistisch. Egoistisch, von dir? Ja. Wirklich? Mhm. Ist das deine Einstellung? Ja. Wenn das so ist, dann kannst du mich heiraten. Eine nette Einstellung, das ist mir noch nie begegnet. Eine Frau, die sagt, es wäre egoistisch von mir, wenn ich von meinem Mann verlangen würde, seine Freundin aufzugeben. Trotzdem, ich finde, das wäre es. Normalerweise findet man es vom Mann egoistisch, dass er sie will und sie haben kann und nicht egoistisch von der Frau, von ihm zu verlangen, dass er sie aufgibt. Richtig. Es heißt Jack Daniels. Riech mal. Mhm. Riecht wirklich gut? Riecht wirklich gut. Riecht wirklich gut. Riecht wirklich gut. Es heißt? Es riecht wirklich Jack gut. Jack Daniels. Jack Daniels. Hast du dir meine Moskauer Schallplatte zu Hause angehört? Nein, ich musste sie verstecken. Warum musst du sie verstecken? Weil es ungewöhnlich wäre, dass ich mir so eine Schallplatte kaufe. Was wirst du damit tun? Ich werde sie am Abend spielen, wenn ich allein bin. Und dann mit Pfeffer und Salz bestreuen und sie auffressen. Ich habe so viel zu tun. Zu viel zu tun? Ja. Ich sitze da in meinem Zimmer und versuche zu tippen und dann kommt die Kleine herein. Und als erstes pinkelt sie auf den Teppich und dann geht sie hinaus und weint noch ein bisschen. Und dann kommt sie wieder herein. Dann wirft sie ein paar Manuskriptseiten umher, dann nimmt sie den Telefonhörer von der Gabel und dann will sie zu mir und dann kackt sie mir das ganze Sofa voll. Dann muss ich los zur Arbeit. Ich würde sehr gern wissen, was in deinem Kopf vor sich geht. Ach. Ich habe deinen Kopf sehr gern. Weißt du, was eine Zervix ist? Ich glaube schon. So ein albernes Wort, Zervix, na. Jedenfalls, ich habe einen Knoten an meiner... Ich muss einen Test machen lassen oder so etwas. Und mein Mann sagt, ich hätte den Sex für ihn verdorben. Er sagt, du bist so bedrückend. Alles ist so ernst, so furchtbar. Alles ist ohne Freude, ohne Spaß, ohne Humor. Und das stimmt, glaube ich. Ich glaube, er übertreibt unheimlich, aber es ist was Wahres dran. Mir macht Sex überhaupt keinen Spaß. Es ist alles eher einsam und schwer, aber so ist es, das Leben. Nicht wahr? Warum tust du deinem Mann keinen Gefallen und versuchst, einen Orgasmus zu kriegen? Ich will nicht. Na, mach doch mal. Lass es doch einfach zu. Es soll ja besser sein, als sich zu streiten. Ich bekomme so eine Wut auf ihn. Na, werd dich wütend. Er ist doch dein Mann. Er fickt dich. Lass ihn doch. Du meinst, ich soll mir mehr Mühe geben? Nein. Ja, tu es einfach. Was, sowas hat man doch nicht bewusst unter Kontrolle? Doch, man hat. Sei einfach eine halbe Stunde lang eine Hure. Davon stirbst Huren du. Huren kriegen keinen Orgasmus oder wollen es jedenfalls nicht. Spiel die Hure, nimm das dann nicht so ernst. Das ist sein Problem. Er nimmt das so ernst. Er gehört zu den Leuten, die meinen, Frauen sollten mehrfache Orgasmen haben und man sollte zur gleichen Zeit zum Höhepunkt kommen. Warum ist es so, dass man an einem sexuell vollkommenes Interesse verliert? Warum fragst du mich nicht, warum es schneit? Ach, Schätzchen, warum siehst du so traurig aus? Weil du keine Skrupel hast. Und ich einfach weiß, was mir blühen kann. Ich habe keine Skrupel. Aber dafür liebe ich dich. Schrecklich. Aber nur, wenn ich Realitätsverschiebung spiele. Meinst du, es würde helfen, zu einem Psychiater zu gehen? Denn ich weiß ja immer noch nicht, was ich will. Wenn jemand zu mir sagen würde, schauen Sie, Ihr Mann wird damit aufhören, sich herumzutreiben. Und er wird Sie mit großem Respekt und mit Hochachtung behandeln. Und er wird äußerst charmant sein. Doch sexuell werden Sie sich nicht anders fühlen. Sie werden kein sexuelles Interesse entwickeln. Und Sie müssen sich damit abfinden, dass... Interessiert dich denn überhaupt jemand? Och, früher habe ich es wirklich genossen. Und jetzt? Du willst nicht, dass wir miteinander schlafen, oder doch? Ich will mit niemandem schlafen. Und überhaupt, ich weiß die Antwort darauf nicht. Ich glaube nicht, dass ganz allgemein mit mir sexuell etwas nicht stimmt, im Moment aber ganz gewiss. Die Antwort auf deine Frage nach dem Psychiater ist ja. mach dir einen Drink. Einen Drink hätte ich gern. Ich fühle mich sehr dazwischen. Wo zwischen? Dir und dem tiefen blauen Meer. Warum kommst du nicht her zu mir und gibst mir einen Kuss? Und ich will nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ich habe genug von diesem neuen Psychiater. Wie oft warst du denn bei ihm? 10 Mal? So etwa. Und wann hast du aufgehört? Eigentlich heute. Ich habe einfach angerufen und abgesagt. Ich muss ihn aufsuchen oder ihm schreiben, dass ich nicht mehr kommen will. Aber warum? An welchen unangenehmen Punkt hat er dich gebracht? Oder fandest du ihn einfach nur dumm? Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas gehört habe, was mir nicht schon abermillionen Male zuvor durch den Kopf gegangen ist. Keine einzige Sache, die neu gewesen wäre. Was hielt er davon, dass wir deinen Mann auf diese Weise hintergehen? Ich spreche mit ihm nie über dich. Nie? Dann hat er die ganze Geschichte dieser letzten 4 Jahre gar nicht mitbekommen? Du hast mich einfach von den zentralen Belangen meines Lebens abgelenkt. Ach ja? Ich war als Ablenkung gemeint, schon gut. Aber es hat sich anders ergeben, wie du weißt. Weil ich zu einer Versuchung wurde, zu einer Quelle der Fantasie am Anfang, zu einer Quelle der Möglichkeit und dann schließlich zu einer Enttäuschung. Siehst du dich wirklich so? In deinem Leben ja. Ich glaube, dass du es so erlebst. Weshalb? Weshalb du es so erlebst oder weshalb ich das denke? Weshalb? Ist doch egal. Es ist eigentlich dasselbe. Du kannst mir ja nur sagen, was du denkst. Ob du mir die objektive Wahrheit sagst oder das, was du denkst, ist folglich völlig dasselbe. Aber genau das ist nun einmal mit dir passiert. Ich habe dich gesehen, ich habe dich beobachtet. Ich habe deine Gesichtsfarbe gesehen. Du hast immer gezittert, wenn du hierher kamst. Du kannst vor deinem Psychiater verbergen, was immer dir gefällt. Aber so hat es sich in der Regel abgespielt. Du hast immer nur gezittert. Du hast immer gezittert. Er ist nicht die Art von Mann, dem man irgendetwas erzählen könnte. Wirklich nicht. Dann hat er ja genau den richtigen Beruf. Er war furchtbar. Ich würde meiner Putzfrau mehr erzählen als ihm. Das ist mit das Schönste, was man mir die ganze Woche gemacht hat. Mir hat es auch gefallen. Das ist mit das Schönste, was man mir die ganze Woche gemacht hat. Mir hat es auch gefallen. Was passiert, wenn er dich fragt, woher du den blauen Fleck hier an deinem Schenkel hast? Hat er schon. Ach. Und? Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich sage immer die Wahrheit. Auf die Weise wirst du niemals bei einer Lüge ertappt. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dieser blaue Fleck hier stammt aus einer stürmischen Umarmung mit einem beschäftigungslosen, aber bedeutenden Schriftsteller in einem Wohnhaus ohne Fahrstuhl in Notting Hill. Und? Es klingt albern und man lacht. Und du bewahrst dir die Illusion, dass du eine ehrliche Frau bist. Genau. Es heißt Jack Daniels. Riech mal. Mhm. Riecht wirklich gut? Riecht wirklich gut. Riecht wirklich gut. Riecht wirklich gut. Es heißt... Es riecht wirklich Jack gut. Jack Daniels. Jack Daniels. Wenn ich mich schließlich doch auf diese Scheidungsgeschichte einlasse, muss ich mich ganz untadelig verhalten. Aber ich glaube nicht, dass ich es tun werde. Dann lass es. Ich weiß nicht, was meine Absichten sind. Es war ein ziemlicher Stress, all diese Dinge so einem Rechtsanwalt zu erzählen. Und ich fand es ungehörig, dass er auch noch eine junge Rechtsanwältin mit im Büro hatte. Ich hätte beinahe gesagt, sie solle hinausgehen, aber dann dachte ich, so sollte man lieber nicht anfangen. Ich fasste den Entschluss, mich gar nicht erst auf irgendwelche Beichten oder so etwas einzulassen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die sich nicht vermeiden lassen. Wie etwa hat ihr Gatte Ehebruch begangen. Und, was hast du gesagt? Naja, ich sagte, ja, jahrelang. Naja, wenn man sich 6 Monate lang mit dem Ehebruch des Partners abfindet, dann heißt das, dass man ihm verzeiht. Aha. Und dass es an und für sich kein Scheidungsgrund mehr ist. So. Sie waren ziemlich neugierig darauf, weshalb ich mich damit abgefunden habe. Da sagte ich, vergessen Sie es. Es geht eigentlich darum... Er hat diese herrliche Situation, in der er genau das tun kann, was ihm gefällt. Mhm. Und ich habe entdeckt, dass es eine furchtbar ungewöhnliche Situation ist. Und wenn ich für mich nicht auch so etwas zustande bringe, dann kann ich gleich aufgeben. Und die Anwältin war schockiert, dass ich so frivol war. Irgendwie bedauere ich heute die Tatsache, dass er und ich, dass wir gar kein Liebesleben haben. Ich meine, was immer wir ein Liebesleben haben, ist nicht, was ich will. Und das hast du den Rechtsanwälten erzählt? Nein, natürlich nicht. Er ist sehr scharf auf Sex, aber aus meiner Sicht, so wie sich alles ergeben hat, gibt es mir nichts. Das hast du mir erzählt. Du lässt es über dich ergehen. Naja, nicht einmal mehr das. Ich habe mich entschlossen, es aufzugeben. Dann wird also das Ende herbeiführen, wenn schon nicht die Rechtsanwälte. Ich weiß. Aber es kam mir einfach zu blöd vor. Jedenfalls komisch. Jedenfalls seltsam. Hm. Ich glaube, es lässt sich einiges sagen für Ehelosigkeit. Nee, das wollte ich nicht sagen, obwohl ich glaube, dass das auch stimmt. Es ist viel besser für die Arbeit. Ich habe viel mehr Einfälle und ich fühle mich viel selbstbeherrschter. Ach. Und habe viel mehr Zugang zu all den Dingen, über die ich nachdenken will. Und ich bin nicht so fürchterlich zerstreut, wie ich es war. Ich glaube, es ist so, dass man irgendwie den Laden dicht macht. Sexuell? Ja, man fängt den Winterschlaf an. Ich weiß es nicht recht, weil ich es nie zuvor gemacht habe. Es ist eigentlich nicht mein Naturell. Ich war sexuell ziemlich arrogant, weil alles so leicht war. Es war einmal. Tja. Du erinnerst dich an mich? Ja, es kehrt langsam wieder. In Ordnung, lass dir Zeit. Du erinnerst dich an mich? Ja, es kehrt langsam wieder. In Ordnung, lass dir Zeit. Du erinnerst dich an mich? Du kennst dich mit anderen Männerfrauen aus? Sie sind langweilig. Sie sind nicht so interessant wie du, als du die Frau eines anderen Mannes warst. Wer war da? Ach, so langweilig. Und wo ist mein Buch? Welches Buch? Das Buch mit mir drin. Ach, meine Liebe, du musst schon was Interessantes veranstalten. Was Interessantes? Ich habe zum Beispiel einen Wirbel veranstaltet wegen des Babys. Und was man mit ihm machen wird, wenn irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Ich wollte einen Arzt, der es abmurksen würde. Was? Ich habe einige gefunden. Ich bin einfach zu diesen Ärzten hingegangen und habe gesagt, was würden sie tun, wenn mit dem Baby ernstlich etwas nicht stimmt? Offenkundig murksen sie nicht einfach ein Kind ab, das gesund aussieht, bloß weil du Angst hast, es könnte einen Hirnschaden haben. Es muss schon ein Kind mit gespaltener Wirbelsäule sein oder ein mongoloides, aber mit bestimmten, offenkundig gravierenden Problemen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Es gibt jede Menge Freaks, die behinderte Kinder großziehen wollen. Zu denen gehörst du nicht. Du etwa? Du willst ja nicht einmal ein gesundes Kind großziehen. Du sagst nicht viel. Du sagst kaum etwas, wenn ich hier bin. Ist dir das klar? Ich höre zu, ich höre. Ich bin ein Ekoteur. Oh, ich bin auch wirklich viel. Ich erotisch, bin ein einfach so da zu sitzen und zuzuhören. Letzten Sonntag hast du gesagt, ich muss nach Hause, weil er sonst neugierig wird. Warum machst du dir etwas aus, ob er neugierig wird? Weil ich dann Lügen erzählen muss und das tue ich nicht gern. Ich muss irgendein Gefühl für die Wahrheit bewahren, ohne tatsächlich ertappt zu werden. Und das ist äußerst irritierend. Ja, das ist äußerst irritierend. Es ist 5 Uhr. Zeit, dass Herr Goyer mit dem Trinken anfängt. Ich glaube schon. Sehr eindrucksvoll. Was? Du mit dem hochgesteckten Haar. Es ist nicht das Richtige für mich. Es ist das Richtige für mich. Warum bist du mit deiner Frau nicht glücklich? Warum genügt das nicht? Warum genügt dir dein Mann nicht? Ich habe dir schon so viel über ihn erzählt. Ich will etwas über dich hören. Ich habe dir unheimlich viel über mich erzählt. Ich will wissen, warum sie dir nicht genügt. Du stellst die falsche Frage. Warum vermeidest du es so ängstlich, deine Frau zu verletzen? Warum sollte ich sie verletzen wollen? Deine Unzufriedenheiten sind also tabu. Außer deiner Unzufriedenheit mit England und mit englischem Wesen. Ach, wäre es nicht möglich, dass häusliche Unzufriedenheit im Unterschied zu kultureller Entfremdung nichts damit zu tun hat, dass ich mich in dich verliebt habe? Wäre es nicht möglich, dass ich von all dem nicht so belastet bin wie du und folglich weniger darüber zu sagen habe? Wäre es denn nicht möglich, dass mein Dilemma anderswo liegt? Es ist kulturelle Entfremdung, die dich in unsere Affäre getrieben hat. Ist es das, was du mir sagen willst? Vielleicht. Unsere Geschichte ist also eigentlich keine Liebesgeschichte. Es ist eine kulturelle Geschichte. Das interessiert dich? So etwas interessiert mich immer. Das erklärt wohl auch die nicht-jüdischen Frauen. Du verliebst dich wegen der Anthropologie. Es gibt Schlimmeres. Es gibt schließlich auch andere Möglichkeiten, mit anthropologischen Unterschieden umzugehen. Es gibt den alten Hass auf Abruf. Es gibt Xenophobie, Gewalt, Totschlag. Es gibt Völkermord. Dann bist du also eine Art von Albert Schweitzer des kulturverbindenden Fickens. Du bist dünner geworden. Nein. Du hast dich einfach wieder an jemand Schwereres gewöhnt. Naja, jedenfalls bin ich viel dicker geworden. Tatsächlich? Es ist schön, dich zu sehen. Es ist schön, dich zu sehen. Ja, es ist gut. Nichts Besseres für eine Ehe als einen alten Freund neben mir. Findest du? Willst du Realitätsverschiebung spielen? Vielleicht. Meine Mutter hat mir beigebracht, niemals mit entblößter Fotze im Bad zu sitzen. Und mit den Beinen über den Schultern eines Gentlemen. Davon hat sie mir nie etwas gesagt. Ich glaube nicht, dass sie die geringste Ahnung hatte. Ich wäre für so etwas zu haben. Es heißt Jack Daniels. Riech mal. Mhm. Riecht wirklich gut? Riecht wirklich gut. Riecht wirklich gut. Riecht wirklich gut. Es heißt? Es riecht wirklich Jack gut. Jack Daniels. Jack Daniels. Ich werde dir etwas erzählen, das mich schockiert hat. Nämlich das Parfüm dieser Frau an meinem Baby zu riechen. Und die letzte Ironie ist die, dass es das Parfüm war, das ich getragen habe, als ich noch viel jünger war. Es gefällt ihm offenbar. Er weiß nicht einmal, dass das der Grund ist, weshalb es ihm so gefällt. Fitchy. Er hat es mir gegeben. Fitchy. Willst du, dass ich gehe? Kaum. Du bist ja heute wieder den Tränen nahe. Ich fühle mich wirklich ein bisschen weinerlich. Ja. Ja. Ja, ja. Stell dir vor, ich würde sterben und ein Biograf würde meine Notizen durchgehen und auf deinen Namen stoßen. Mhm. Er fragt, haben Sie ihn gekannt? Mhm. Würdest du reden? Kommt darauf an, wie intelligent er wäre. Wenn es jemand wirklich Ernsthaftes wäre, ja. Ja, dann würde ich vielleicht mit ihm reden. Ja. Ich würde vielleicht sagen, Sie müssen mich erst seine gesamten Notizbücher lesen lassen, ehe ich mich entscheide, ob ich mit Ihnen spreche. Er mochte Sie nicht wenig, das kann ich Ihnen sagen. Können Sie mir etwas über ihn erzählen? Er hat keines seiner Bücher selbst geschrieben. Sie wurden von einer Reihe von Geliebten geschrieben. Ui, ui, die letzten zweieinhalb habe ich geschrieben. Und selbst diese Notizen hier in seiner Handschrift, die habe ich diktiert. Schauen Sie, Miss, Sie sind sehr lieb und hübsch und vielleicht gehen wir mal zusammen essen und dann können Sie wieder so charmant sein zu mir. Aber Sie sagen mir nicht die Wahrheit. Was für eine Art von Affäre hatten Sie mit ihm? Sehr gelegentlich. Hat er Sie geliebt? Die Antwort darauf weiß ich nicht. In Wirklichkeit würde er doch wissen wollen, wie du in Wirklichkeit warst. Wie du meiner Meinung nach in Wirklichkeit warst. Darin wäre ich ganz gut. Tatsächlich? Ja. Was ist die Antwort? Nun ja. Es gibt keine kurze Antwort. Sie wollten mir doch erzählen, wie er war. Ich werde es Ihnen nicht erzählen. Selbst wenn ich es täte, Sie würden in Ihrem Buch doch nur falsch liegen. Wie war er in Ihren Augen? Er war sehr nett. Nett? Das ist nicht gerade, was ich gehört habe. Wie war er? Ein großer, dünner Mann mit einer billigen Uhr. Wir sind mit alten Freunden zu einer Abendeinladung gegangen. Mein Mann hat sich lange vor Ende des Abends mit einer Person verpisst, die auch zu Gast war. Ein sehr attraktives, junges Mädchen. War es dir peinlich? Nein, es war mir nicht peinlich. Das kann ich mir nicht leisten. Ich wollte, es wäre mir peinlich gewesen, falls du weißt, was ich meine. Hat er sie gefickt? Glaub ich nicht, aber ich habe nicht gefragt. Und darf ich fragen, was du von all dem hältst? Oh, ich war ganz schrecklich außer mir. Die fürchterlichsten Gefühle. Wir hatten die fürchterlichste Szene, als er nach Hause kam. Es ist unter deiner Würde, in einer Ehe zu bleiben, weil du glaubst, dass du keinen anderen Job findest und du auf diese Weise versorgt bist. Versorgt zu sein ist unter niemandes Würde. Unter deiner schon. Ich höre dir doch sehr viel zu. Ja, zu viel. Warum tust du das? Ich höre dir doch sehr viel zu. Ja, zu viel. Warum tust du das? Ich höre dir doch sehr viel zu. Ja? Zu viel. Warum tust du das? Ich könnte wieder zum Rechtsanwalt gehen. Und je raubgieriger, desto besser. Da ich zufällig nicht in der Haut deines Mannes stecke, bin ich deiner Meinung. Aber wozu sie sich dann gegen mich hinreißen lassen würden? Und ich sage sie, weil es nicht nur er wäre, es wären er und seine riesige Mutter. Die vor allem nicht so besonders versessen ist auf dich. Nein, nicht nur das. Sie ist wirklich bösartig. Sie ist von Natur aus bösartig. Und sie ist absolut versessen auf ihr Enkelkind. Neulich hat sie zu mir gesagt, es ist ihr doch klar, dass man Besuchsrecht auf sein Enkelkind einklagen kann. Du hättest sie sofort in den Arsch treten sollen. Das ist nicht meine Art. Aber es ist deine Art, wieder zum Rechtsanwalt zu rennen. Das passt genau zu deinem logischen Verstand und deinem Realitätssinn. Ja. Aber warum bin ich so gelähmt? Weil dir graut. Mir graut nicht vor ihm. Nein. Davor allein und ohne einen Penny dazustehen. Warum soll es jemand da nicht grauen? Und zwar jemandem, der in der eigenen Familie gesehen hat, was ich gesehen habe? Ich habe finanzielle Unsicherheit gesehen und ich bin davon gezeichnet. Glaubst du immer noch, es würde helfen, einen Psychoanalytiker aufzusuchen? Denn ich weiß ja gar nicht, was ich will. Das sagst du immer wieder. Ich bin das Wochenende über zu meiner Mutter gefahren, der es viel besser geht. Aber ich saß da wie unter Narkose. Als hätte mir jemand eine Injektion mit irgendeiner, ja, einer alterungsbeschleunigenden Droge gegeben. Du weißt schon, etwas, das einem die Lebensgeister nimmt. Sie war in guter Verfassung, es ging ihr gut und sie drückte mich so furchtbar nieder. Hm. Zuweilen, wenn man in einer schlimmen Situation ist, ja, dann scheint das Leben vorbei zu sein, ja, und man wartet nur, dass die Zeit aufgebraucht wird. Hast du jemals dieses Gefühl gehabt? Aber gewiss. Mit deinem Vater? Nein, mit ihm nicht. Mein alter Vater ist immer noch in Schwung. Er hat eine Meinung über alles und oft ist es nicht die meine. Im vergangenen Sommer regte er sich maßlos auf, als einer der Söhne meines Bruders sich entschloss, eine Puerto-Ricanerin zu heiraten. Da er seine Gefühle nicht verbergen kann und es gewöhnlich auch gar nicht versucht, regte er den Jungen furchtbar auf. Und dann wurde mein Bruder wütend und rief mich an und so stieg ich ins Auto und fuhr von Connecticut nach New Jersey hinunter. Als ich ankam, begann er mir damit zuzusetzen. Ich hörte etwa eine halbe Stunde lang zu und dann sagte ich, er habe vielleicht eine kleine Lektion in Geschichte nötig. Ich sagte, dein Vater, um die Jahrhundertwende, der hatte drei Wahlmöglichkeiten. Die eine, er hätte mit Großmutter im jüdischen Galizien bleiben können. Und wäre er geblieben, was wäre geschehen? Mit ihm, mit ihr, mit dir, mir, Sandy, Mutter, mit uns allen. In Ordnung. So viel zu Nummer 1. Asche, wir alle. Nummer 2. Er hätte nach Palästina gehen können. Du und Sandy, ihr hättet 1948 gegen die Araber gekämpft. Und selbst wenn der eine oder der andere von euch tatsächlich nicht getötet worden wäre, einer hätte einen Finger, einen Arm, einen Fuß verloren. Ganz sicher. 1967 hätte ich im Sechstagekrieg gekämpft und zumindest einen kleinen Granatsplitter bekommen, am Kopf beispielsweise, und hätte auf einem Auge die Sicht verloren. Im Libanon hätten deine beiden Enkel gekämpft. Nun ja, wollen wir mal konservativ sein und annehmen, nur einer von ihnen wäre getötet worden. Soweit Palästina. Die dritte Möglichkeit, die er hatte, war, nach Amerika zu kommen, was er auch tat. Und das Schlimmste, was einem in Amerika passieren kann, dein Enkel heiratet eine Puerto-Ricanerin. Du lebst in Polen und nimmst die Konsequenzen auf dich, dass du ein polnischer Jude bist. Oder du lebst in Israel und nimmst die Konsequenzen auf dich, dass du ein israelischer Jude bist. Oder du lebst in Amerika und nimmst die Konsequenzen auf dich, dass du ein amerikanischer Jude bist. Mhm. Richtig. Sag mir, was du vorziehst. Sag es mir, Herm. In Ordnung, hat er gesagt. Du hast recht, du hast gewonnen. Ich werde die Klappe halten. Ich war hoch erfreut. Er war überlistet. Aber ich wollte nicht locker lassen, noch nicht so schnell. Und weißt du, was ich jetzt tun werde, sagte ich zu ihm. Ich werde nach Brooklyn hinüberfahren, um mit der Mutter des Mädchens zu reden. Ich bin sicher, auch sie liegt auf den Knien und weint und malträtiert ihren Rosenkranz. Ich werde nach Brooklyn hinüberfahren, um ihr dieselbe verdammte Geschichte zu erzählen, die ich dir erzählt habe. Mhm. Wie ging es aus? Was wurde daraus? Die Hochzeit fand in St. Patrick's Cathedral statt, in Anwesenheit eines Rabbiners. Einfach, um sicher zu sein, dass die nicht versuchten, uns hereinzulegen. Was für ein Gehabe. Warum bauschen Sie alle diese Dinge so auf? Warum versucht ihr, alle diese Dinge so sehr herabzuspielen? Wann immer ich mich in England an einem öffentlichen Ort aufhalte, in einem Restaurant, auf einer Party, im Theater, und jemand erwähnt zufällig das Wort Jude, dann bemerke ich, dass sich jedes Mal die Stimmung ein ganz klein wenig senkt. Ach, wirklich? Ähnlich wie die meisten Leute Scheiße in der Öffentlichkeit sagen. So sagt ihr alle Jude. Die Juden eingeschlossen. Ich glaube wirklich, dass nur du so etwas bemerken würdest. Das heißt noch lange nicht, dass es nicht so ist. Weshalb hassen alle hier Israel so sehr? Oh. Kannst du mir das einmal erklären? Jedes Mal, wenn ich jetzt ausgehe, kommt es zum Streit. Und ich komme voller Wut nach Hause und kann die ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin auf die eine oder andere Weise mit den beiden größten Geißeln des Planeten alliiert. Liiert. Mit Israel und Amerika. Wollen wir einmal einräumen, dass Israel ein schreckliches Land ist? Aber das würde ich nicht tun. Aber räumen wir es einmal ein. Immerhin gibt es viele Länder, die weitaus schrecklicher sind. Und doch ist diese Feindseligkeit gegenüber Israel unter den Leuten, denen ich begegne, fast universell. Das habe ich auch nie begreifen können. Das scheint mir eine der seltsamsten Kuriositäten der modernen Geschichte zu sein. Und worin, glaubst du, liegt die Wurzel von all dem? Ich glaube nicht, dass es Antisemitismus ist. Nein? Nicht in erster Linie. Nein, es ist einfach die modische Linke. Du erinnerst dich an mich? Ja, es kehrt langsam wieder. In Ordnung, lass dir Zeit. Du erinnerst dich an mich? Ja, es kehrt langsam wieder. In Ordnung, lass dir Zeit. Am Sonntag hatte ich ein kleines Abenteuer. Ja. Und, war schön, mit welcher Dame? Ich bin mit meinem israelischen Freund Aaron Appelfeld und seinem Sohn Itzhak in Chelsea herumgegangen. Das kann jeder sagen. Wir waren ganz nah bei St. Leonard's Terrace und gingen in Richtung King's Road. Mhm. Wir waren auf der linken Straßenseite und auf der rechten Straßenseite kamen uns zwei Männer entgegen. Ende 30 oder Anfang 40. Die wie Akademiker aussahen, gut angezogen mit Sweaters und langen Hosen. Als sie sich uns näherten, kamen sie langsam auf unsere Straßenseite herüber und ich bemerkte, wie der eine von den beiden, der einen grünen Sweater trug, laut etwas vor sich hin murmelte oder etwas laut wiederholte und dabei die ganze Zeit mich anstarrte. Ich verstand nicht, was er sagte. Er sagte es irgendwie halb zu sich selbst, aber er hörte nicht auf damit, selbst als sie an uns vorüberkamen und weiter die Straße hinuntergingen. Ich drehte mich um, um ihnen hinterherzusehen. Und zufällig drehte der sich im selben Augenblick ebenfalls um, um uns hinterherzusehen. Und er murmelte immer weiter. Ich bekam nicht genau mit, was er sagte, aber ich hatte eine Ahnung. Ich rief ihm hinterher, was passt Ihnen eigentlich nicht? Zuerst starrte er einfach zurück. Dann zeigte er auf seine eigene Kleidung und rief, Sie ziehen sich nicht einmal richtig an. Was? Sie ziehen sich nicht einmal richtig an und stand einfach da und starrte mich an, voller Wut. Und da wusste ich mit Bestimmtheit, was es war. Ich hätte ihn umbringen können. Wenn ich eine Pistole gehabt hätte, ich hätte ihn erschossen. Nicht, weil ich für mich selbst dermaßen erbost war, sondern weil mein Begleiter nun einmal ein lieber Freund war, dessen Mutter die Nazis umgebracht hatten und der selbst als Kind im Konzentrationslager gewesen war. Ich dachte, nein, das kannst du ihm nicht durchgehen lassen. Ging ein paar Schritte auf ihn zu und sagte mit meinem besten amerikanischen Akzent, Mensch, fick dich doch ins Knie. Er sah mich noch ein oder zwei Sekunden lang an, dann drehte er sich einfach weg und stürmte davon. In Wirklichkeit war ich gar nicht so erstaunt, dass ich auf einer Straße in London einem Antisemiten über den Weg gelaufen war. Das konnte überall passieren. Nein, ich war erstaunt, dass jeder, aber auch jeder, dem ich diese Geschichte erzähle, überzeugt ist, dass ich keinem Antisemiten über den Weg gelaufen bin. Ich höre dir doch sehr viel zu. Ja, zu viel. Warum tust du das? Ich höre dir doch sehr viel zu. Ja, zu viel. Warum tust du das? Können Sie dem Gericht erklären, weshalb Sie Frauen hassen? Aber ich hasse sie gar nicht. Wenn Sie Frauen nicht hassen, weshalb haben Sie sie dann in Ihren Büchern diffamiert und verunglimpft? Oh. Warum haben Sie sie in Ihrem Werk und in Ihrem Leben missbraucht? Aber ich habe sie weder in dem einen noch in dem anderen missbraucht. Wir haben die Aussagen von fachkundigen Zeuginnen gehört. Fachkundigen Zeuginnen, oh, die den Finger auf Kapitel und Zeile gelegt haben, um jedes ihrer Urteile zu stützen. Ach. Darf ich Sie fragen, Sir? Ja? Was haben Sie je getan, das Frauen gedient hätte? Manches. Und weshalb fassen Sie, wenn ich fragen darf, die Darstellung einer einzelnen Frau als Darstellung aller Frauen auf? Kommt es auch daher, dass du Jude bist? Kommt es daher? Es gibt jede Menge Juden, denen nichts gleichgültiger sein könnte. Ich betrachte mich im Übrigen nicht als ein jüdisches Opfer, verstehst du? Ganz im Gegenteil. Aber das ist es doch. Du gehörst zu den paar in diesem Jahrhundert geborenen Juden, denen wundersamerweise das Grauen erspart blieb, die irgendwie unversehrt eine erstaunliche Zeit lang in Überfluss und Sicherheit gelebt haben. Und deshalb haben die, denen das nicht erspart geblieben ist, Juden oder nicht, diese Faszination für dich. Für dich haben sie nichts Faszinierendes. Ich bin neugierig, aber ich gebe mir keine Mühe, einen Kult daraus zu machen. Ich bin viel dicker. Ein bisschen. Noch nicht ganz die Matrone. Ich war sogar noch dicker. Ich habe angefangen abzunehmen. Was ist es? Ein Protest gegen irgendetwas? Ich mache mir über nichts mehr Sorgen. Ich bin nicht mehr ängstlich. Seit ich verschwunden bin. Ich weiß nicht, seit wann das so ist. Aber ich glaube, was mich dünner hält, ist unnötige Ängstlichkeit. Und wie wirkt sich das an der Heimatfront aus? Mag er es nett und dick? Ich mag es, wie du früher warst. Dünn und neurotisch. Nun ja, es geht viel besser. Ich weiß nicht, wie lange das vorhält. Doch seit du fort bist, hat es eine Verschiebung im Gleichgewicht der Macht gegeben. Zu meinen Gunsten. Und es ging sehr langsam und schmerzlich vor sich. Bis vor 3 Wochen war es sehr schlimm. Doch er hat einfach allmählich angefangen, sich mir gegenüber viel besser zu benehmen. Frag nicht, warum. Aber ich kann nicht den ganzen Rest meines Lebens so gelangweilt verbringen. Was unter anderem so unfair ist beim Ehebruch, wenn man den Geliebten oder die Geliebte mit dem Ehepartner vergleicht, sieht man sie niemals in diesen schrecklich öden Situationen, dass man über das Gemüse streitet oder den Toast hat verbrennen lassen oder dass man vergessen hat, wegen irgendetwas zu telefonieren oder dass man jemanden betrügt und selbst betrogen wird. All das Zeugs, glaube ich, halten die Leute absichtlich aus ihren Affären heraus. All das Zeugs, glaube ich, halten die Leute absichtlich aus ihren Affären heraus. Heraus. Ich bin in einer furchtbaren Stimmung. Ich fühle mich im Moment furchtbar. Na, wenigstens hast du dein Aussehen nicht verloren. Wirklich nicht? Der Kampf steckt immer noch in dir. Das kommt und geht. Wenn der Kampf noch in dir steckt, siehst du ganz toll aus. Es ist komisch, dieses Gefühl, dass du es verlierst. Es ist recht seltsam. Dass du was verlierst, den Kampf oder das Aussehen? Beides. Ich glaube, das hängt alles zusammen. Du darfst den Kampf nicht verlieren. Ich habe doch irgendeine Art von Mut, obwohl ich dauernd das Gefühl habe, dass er mir fehlt. Denn ich habe gerade 2 vollkommen grausige Nächte hinter mir. Krach, beide Nächte hindurch. Warum zum Teufel habt ihr immer noch diese Kräche? Weil keiner von uns beiden akzeptieren kann, was uns doch klar ist. Obwohl es manchmal wirklich so aussieht, als ob wir auf ein neues Gelände kämen. Und es sah wirklich so aus, denn er sprach tatsächlich davon, dass er ausziehen wolle. Ich sagte, das wäre eine ziemlich gute Idee. Und das gefiel ihm nicht besonders. Und deshalb, ich meine, diese ganze Art von praktischer Diskussion sieht doch ein wenig anders aus als die gegenseitigen Vorwürfe. Ja, doch sie artet dann natürlich doch in Streit aus. Aber du, ich kann nicht ausziehen. Denn ich müsste meine ganze Zeit damit verbringen, zu versuchen, dass ich gerichtliche Verfügungen bekomme, damit er die Miete für das zahlt, was immer ich finde. Theoretisch könnte ich das, aber praktisch nein, verstehst du? Ich glaube, solange wir noch streiten, glaubt er, wenn er es nur irgendwie hinkriegt, dann kann er alles haben. Er kann seine Freundin haben und die aus der Mode gekommene Frau. Ach, es ist irgendwie alles so hoffnungslos vage. Dann werden wir uns doch lieber einem anderen Thema zuwenden. Ja, bitte, sofort. Ich will nicht. Wenn die Ehe so eindeutig am Ende ist, warum gehst du dann nicht? Ich verstehe es nicht mehr. Ich will nicht. Da ist doch immerhin noch deine Würde. Die wird ohne ein Einkommen nicht existieren. Die wird ohne ein Einkommen nicht existieren. Gescheit, aber nicht wahr. Genau das Gegenteil ist wahr. Ein bisschen lauter. Ja. Entweder du bist ein schuldbeladenes Geheimnis und dann begehe ich eine Täuschung. Oder... In Ordnung. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich sehr vermissen. Ich werde auch oft an dich denken. Es ist verdammt schade um dich und mich. Ich habe so herrlich von dir geträumt. Ach, tatsächlich? Ich habe den wunderbarsten Traum von dir geträumt. Von deinem Wesen. Mein Lieber. Sprich ein bisschen lauter. Wie kann ich lauter sprechen? Es ist schwer, sowas zu sagen. Ach, also, deshalb ist deine Stimme so sanft. Na, nimm dich zusammen, sag's schon. Du hast Schlimmeres durchgemacht. Was ist uns in deinem Traum widerfahren? Irgendetwas, was einst in jenen Tagen nicht geschah? Oh ja. Wirklich? Dann muss es ein beachtlicher Traum gewesen sein. Ich war ziemlich verliebt in dich. Tatsächlich? Oh ja. Das hilft. Es ist wunderbar, deine Stimme zu hören. Ich kann dir gar nicht sagen, wie herrlich dieser Traum war. Und ich wünschte, du hättest ihn auch geträumt. Ich war ziemlich verliebt in dich. Nun ja, du hast mir auch gefehlt. Ach, wirklich? Und wie steht es mit dem Lügen? Wie steht es damit, dass ich ein schuldbeladenes Geheimnis bin, das dich daran hindert, aufrichtig zu sein? Naja, ich bin mir da eben nicht sicher. Du bist dir nicht sicher in Bezug auf was? Ich glaube, ich habe mich sehr verändert. Lernst du eine Lügnerin zu sein? Das würde ich nicht sagen. Sag mir die Wahrheit. Welche Wahrheit? Was willst du eigentlich sagen? Ich sage einfach nur, dass ich daran gedacht habe, dich zu besuchen. Ja, also dann komm her. Komm her, meine kleine Lügnerin. Was ist? Ich glaube, dass ich dich immer noch liebe. Wirklich? Trotzdem? Trotzdem. Was ist? Ich glaube, dass ich dich immer noch liebe. Wirklich? Trotzdem? Trotzdem. Was ist? Wie kann diese Frau imaginär sein, wenn sie all diese Dinge weiß, die du überhaupt nicht wissen kannst? Sie ist eine Person, die in dein Studio kommt und sie ist der Grund, weshalb du seit Monaten abgelenkt bist und dich für mich überhaupt nicht interessierst. Wenn ich mit dir rede, bist du kaum imstande, wach zu bleiben. Wenn sie mit dir redet, ist alles so herrlich, dass du es niederschreiben musst. Jedes herrliche Wort. Sie braucht nur ihren Mund zu öffnen und schon bist du ein Ekoteur, bist audiophil. Mein Gott! Was für eine prätentiöse Scheiße. Sie könnte sehr wohl der Grund sein, weshalb ich mich seit Monaten für nichts interessiert habe. Und dann wiederum könnte das Buch, das ich gerade schreibe, der Grund sein, weshalb ich mich seit Monaten für nichts anderes interessiert habe. Wirklich? Du? Ich was? Du liebst sie mehr, als du mich je geliebt hast. Weil sie nicht existiert. Wenn du nicht existiertest, würde ich dich auch auf solche Weise lieben. Ich kann gar nicht glauben, dass wir diese Auseinandersetzungen haben. Wir haben sie, weil du lügst. Das ist einfach zu dumm. Ich habe alles gelesen. Ich hatte schon den Mantel an und dummerweise habe ich mich wieder hingesetzt und das ganze Ding gelesen. Aber es wäre so viel besser, nicht Bescheid zu wissen. Also ich glaube diese Kitschgeschichte einfach nicht. Du musst aber auch alles dramatisieren. Du bist es, der dramatisiert. Hör mal, das ist aber jetzt wirklich zu kitschig. Ich weigere mich, Erklärungen abzugeben. Ich weigere mich, diese Auseinandersetzung zu führen und ausgerechnet mit dir. Ich weigere mich, dich daran zu erinnern, dass der Tonfall, in dem Menschen reden, einen gewissen Reiz für mich hat. Und vielleicht hat dieses Notizbuch etwas damit zu tun. Ich habe mir eine Liebesaffäre vorgestellt. Das tue ich die ganze Zeit, nicht so, wie es die meisten Männer gewöhnlich tun, während sie ihren Schwanz anpacken, sondern weil das meine Arbeit ist, meine Arbeit, mein Lebensunterhalt. In meiner Fantasie bin ich übrigens allen untreu, nicht nur dir. Ich bitte dich, wenn die Tatsache, dass du auf mein Notizbuch gestoßen bist, dir all dieses Elend verursacht hat, dann tut es mir leid und ich wünschte, es wäre nicht so. Also existiert sie nicht. Außer in deiner Imagination. Und in deiner. Ob ich nun glaube, dass sie existiert, oder ob ich glaube, dass sie nicht existiert. Sicher ist, dass die Liebe zu ihr existiert, dass der Wunsch, sie möge existieren, existiert. Und das ist sogar noch verletzender. Das ganze Notizbuch ist nichts weiter als ein Versuch, der Ehe und mir zu entkommen. Und wenn es so wäre? Wenn es so ist? Wo warst du denn da? Der Versuch, der Ehe zu entkommen, gehört als Element zur Ehe dazu. Bei manchen, die ich kennengelernt habe, ist es das Lebensprinzip, das sie in Gang hält. Ich habe das alles hier ausgeführt, nicht um dich zu verletzen, sondern zum Teil auch, glaube ich, um der Logik von dem allen nachzugehen, der Unlogik, wenn du willst. Zu schade, dass du es nicht so auffassen kannst. Wie würdest du es denn auffassen, wenn ich bis oben hin voll wäre vom Verlangen nach jemandem, der all das ist, was du nicht bist? Du kannst dich doch nicht allen Ernstes von einer Situation niederschmettern lassen, die erfunden ist. Nein, kann ich das nicht? Wirklich nicht? Und hast du vor, das Notizbuch zu veröffentlichen? Ich weiß nicht. In der Welt der Diskretion kann ich nicht leben und lebe ich nicht, jedenfalls nicht als Schriftsteller. Ich würde es vorziehen, das kann ich dir versichern. Es würde mir das Leben erleichtern. Aber Diskretion ist nun mal leider nichts für Romanschriftsteller. Und Scham ebenso wenig. Scham zu empfinden, das geht bei mir automatisch unausweichlich. Das mag sogar gut sein. Der Scham nachzugeben, darin liegt das Verbrechen. Aber wer spricht überhaupt von Scham? Ich kann mich nicht einfach so in die Enge treiben lassen wegen etwas, das ich geschrieben habe und erst recht nicht von dir. Liebling, es handelt sich um Schriftstellerei, das ist alles. Ich glaube nicht, dass je zuvor jemand so sehr geschätzt worden ist. Ich war verrückt nach dir. Oh. Wusstest du es nicht? Ich glaube nicht, dass je zuvor jemand so sehr geschätzt worden ist. Ich war verrückt nach dir. Wusstest du es nicht? Hör mal, du kannst nicht einfach so alles notieren, was einer sagt. Aber ich habe das getan. Ich tue es. Das hat mich ziemlich wütend gemacht. Etwa so wie die Eingeborenen, die nicht wollen, dass man sie fotografiert. Es nimmt ihnen ein Stück ihrer Seele weg. Ich bin sicher, dass du wütend gewesen bist. Sehr wütend, ja. Wann bist du drüber weggekommen? Ich bin wahrscheinlich noch gar nicht drüber weggekommen. Es hat mir sehr gefehlt, mit dir zu sprechen. Und zu notieren, was ich sage. Wie ich dich mir ausgedacht habe, hast du niemals existiert. Und wer war das dann in deinem Studio mit meinen Beinen über deinen Schultern? Ich bin ein Dieb. Und einem Dieb kann man nicht vertrauen. Amar! Täuschung. Hörspiel nach dem Roman gleichen Titels von Philip Roth. Unter Verwendung von Musik aus Fontessa von John Lewis mit dem Modern Jazz Quartet, aus Symphonien von Anton Bruckner und aus einem Lied der jüdisch-russischen Klezmergruppe Ahava Rabba. Hörspielbearbeitung Friederike Roth. Übersetzung aus dem Amerikanischen Jörg Trobitius. Es sprachen Jutta Hoffmann und Jürgen Holz. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Waltraud Gruber. Assistenz Iris Vogt. Regie Joachim Staritz. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks 1994.